Wenn man Geld hat, kann man sich das kaum vorstellen, wie viel ein paar Euro bedeuten können, wie viel der demonstrative Konsum bedeutet. Also der Konsum von Dingen, die nicht lebensnotwendig sind, die einem aber das Gefühl geben, ein Mensch zu sein, der es verdient, Glück zu empfinden. Demonstrativen Konsum bewahren sich arme Menschen bis ganz zuletzt. Viele würden eher hungern, als sich ihr Parfum nicht mehr zu leisten. Dieser Anspruch der Armen an Genuss ist nicht weniger wert als der Anspruch der Vermögenden, sich Datteln aus Marokko in den veganen Joghurt zu rühren. Jede Forderung nach weniger ist eine Forderung, die vor allem denen schadet, die sowieso schon wenig haben. Die Forderung nach autofreien Städten etwa richtet sich gegen alle, für die innenstadtnahes Wohnen zu teuer ist, während die Bewohner der Innenstädte es sich leisten können, Mautgebühren zu bezahlen oder sogar eine Sondergenehmigung für Anwohner bekommen. Eine CO2-Steuer ist den Superreichen egal. Für die Mittelschicht wäre sie vielleicht ein Anreiz, mehr vegetarische Produkte zu kaufen. Für die Armen ist sie ein Fleischverbot.